Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Abgeschrieben. Plagiat. Dieser Vorwurf hat prominente Politiker die Karriere gekostet. Karl Theodor zu Guttenberg zum Beispiel und seine Doktorarbeit. Und in der Literatur? Bertolt Brecht hat sich bei Kollegen und auch bei seinen Frauen ganz ungeniert bedient. Berühmt war und ist er trotzdem. Thomas Grasberger über Kulturprodukte und Kreativkommunismus im Fußnotenwald. Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Rohr. Februar 2011. In einer großen deutschen Tageszeitung erscheint ein Artikel, der eine politische Affäre auslöst. Es geht um eine Doktorarbeit, in der mehrere Passagen, teils wörtlich, aus anderen Publikationen übernommen worden sind, ohne sie als Zitate auszuweisen oder die Quellen zu nennen. Ein Plagiat also, der Diebstahl geistigen Eigentums. Binnen kurzer Zeit sind die Medien voll mit diesem schwerwiegenden Vorwurf. Denn die Brisanz des Falles liegt nicht allein im Verstoß gegen wissenschaftliche Spielregeln, sondern in der Person des Plagiators. Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Wissenschaftskommissionen und juristische Fachzeitschriften prüfen die Vorwürfe. Höchst politische Kreise beschäftigen sich mit dem Fall. Die Boulevardpresse und Fernsehtalkshows befeuern eine immer aufgeregtere Diskussion. Online-Plattformen werden gegründet, auf denen Freiwillige gemeinsam nach weiteren Plagiatsbefunden in der Doktorarbeit des Ministers suchen. Doch um Textstellen geht es bald nur noch am Rande. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Moral, des Anstands, des Charakters und der politischen Karriere. Es kommt sogar zu Demonstrationen gegen das ehrlose Verhalten des sogenannten Lügenbarons. Die Justiz ermittelt wegen Urheberrechtsverletzungen in 23 Textpassagen. Am Ende muss Karl Theodor zu Guttenberg 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Seinen Doktortitel ist er los. Sein Amt als Bundesverteidigungsminister ebenso. Solche Plagiatsvorwürfe, die sich um Doktorarbeiten bekannter Politiker ranken, sind exemplarisch, sagt Philipp Taisohn, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich. Denn die Art, wie sie verhandelt werden, zeigt, dass es nie nur um Texte und wissenschaftliche Standards geht. Wenn das der Verteidigungsminister ist, dann spricht man anders darüber und dann wird auch im Grunde das Plagiat ganz anders stilisiert, bekommt ein ganz anderes Gesicht, ein anderes Gepräge. Die haben natürlich ganz enorm viel damit zu tun, was ist das für eine Person, was hat er gemacht, was hat er in anderen Kontexten gesagt, was zieht er an. Was man sagen kann, es gibt auch sowas wie eine Poetik. Ne? Es gibt eine Poetik des Plagiats und wir konnten an diesen Politikerdissertationen immer eigentlich sehr gut beobachten, wie das funktioniert, ne? Wie man Plagiat eigentlich letztendlich erzählt. Plagiat, eine unoriginelle Literaturgeschichte, heißt Philipp Taisons 550 Seiten dickes Standardwerk. Plagiate, sagt der Literaturwissenschaftler, sind mehr als zwei identische oder vermeintlich identische Texte. Plagiate sind die Erzählung, die zwischen diesen beiden Texten liegt. Was darf ich nehmen, was nicht? Was ist heilig, was ist frei? Wer definiert überhaupt geistiges Eigentum? Je nach Kulturkreis und Epoche können solche Vorstellungen recht unterschiedlich ausfallen. Zwei identische Texte ohne Kennzeichnung ergeben jedenfalls noch nicht zwangsläufig ein Plagiat. Dafür, sagt Philipp Taisohn, brauche man drei Beteiligte. Neben dem Plagiator und dem Plagiierten auch eine Öffentlichkeit, die den Skandal aufgreift und fortspinnt. In solchen Plagiatserzählungen geht es dann ganz schnell um das Motiv einer Person. Sie hat mir den Text weggenommen, weil sie reüssieren wollte in der Karriere, weil sie sich an mir rächen wollte wegen einer Frau, weil sie Zeitdruck hatte, aus Bösartigkeit, weil sie mir schaden wollte, mir den Erfolg nicht gönnte. Dann habe ich ein Plagiat. Und dann muss ich anfangen, tatsächlich zu überlegen, an wen ist das, diese Plagiatserzählung gerichtet. Es gibt keine Plagiatserzählung, die nicht an irgendjemand adressiert ist. Und ich muss immer gegenüber einem Dritten plausibilisieren, warum ich sage Plagiat. Nicht nur der Universitätsbetrieb, der sauberes wissenschaftliches Arbeiten zu Recht einfordert, kennt solche Plagiatsdebatten. Auch die Geschichte der Literatur ist voll mit echten oder vermeintlichen Skandalen. Oft waren es berühmte und erfolgreiche Schriftsteller, die des Plagiats bezichtigt wurden. William Shakespeare, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Georg Büchner, Thomas Mann, Bert Brecht. Und schon vor 2500 Jahren wurde im antiken Theater über geistiges Eigentum und Diebstahl gestritten. Am Anfang stehen eigentlich in Griechenland bei der Dramenproduktion stehen eigentlich Produktionsgemeinschaften. Da ist es noch relativ fließend alles. Und dann gibt es natürlich einfach diese Wettstreite, nicht Tragödienwettstreit. Gibt es, wer hat die beste Tragödie geschrieben? Und das heißt, in dem Moment wird das zugeordnet, personalisiert. Und dann wird natürlich schon gefragt, aber Moment, ich war doch daran beteiligt, warum kriege ich nichts ab? Das war aber eigentlich meine Idee, dieser Dialog. Der Begriff des Plagiats taucht erstmals um 100 nach Christus auf. Der römische Dichter Martial beschimpft einen Schriftstellerkollegen als Plagiarius, weil dieser Martials Gedichte als eigene ausgegeben hat. Plagiarius bedeutet so viel wie Menschenräuber oder Sklavenhändler. Für Martial sind Worte und Verse nämlich vergleichbar mit freigelassenen Sklaven. Und so wie die echten Sklaven der Antike nach ihrer Freilassung nie ganz frei werden, bleiben auch Worte und Verse weiterhin an ihren Herrn gebunden, argumentiert Martial. Er sagt dann jetzt zu einem verfeindeten Dichter, er habe die er freigelassen hat wieder versklavt, nicht wieder zu Sklaven gemacht. Und das ist natürlich jetzt das Trickreich, dass man sagt, das hätte er nicht gedurft. Nicht, wenn man sagt, na gut, die Worte sind frei, sie sind in der Öffentlichkeit, dann kann ich kein Eigentum mehr einfordern. Aber sie sind frei und noch an mich gebunden. Und deswegen darf niemand kommen und sie sich wieder aneignen. Das ist die Denkfigur eigentlich, die wir in der Antike vorfinden. Und von der aus der Plagiatsbegriff eigentlich gedacht werden muss. Wer Plagiat sagt, geht davon aus, dass es literarisches Eigentum gibt. Diese Vorstellung verschwindet mit dem Ende der Antike für mehrere Jahrhunderte, um erst in der Neuzeit wieder aufzutauchen. Dazwischen liegt das christliche Mittelalter, dem die Eigentümeridee völlig fremd ist. Im Mittelalter gibt es nur einen Eigentümer, nämlich Gott. Der hat alles gedacht und gesagt. Es kann nichts Neues dazukommen, allenfalls verschiedene Auslegungen der göttlichen Botschaft. Der Autor spielt in so einer Geisteswelt natürlich keine Rolle. Das ist eine Grundvorstellung im Mittelalter, die wir haben, dass Hinweise auf Verfasser oder auf den oder diejenigen, die Kommentare geschrieben haben, am Rande, die dienen nur dazu, um nachzuprüfen, wann hat wer was gemacht oder wo kann ich etwas finden. Das hat aber eigentlich nichts damit zu tun, dass das steht dem zu, das darf ich nicht nehmen, da gibt es diese Komplexität nicht. Das kommt erst in dem Moment, in dem Literatur ein kompetitives Feld wird. Das hatten wir in der Antike, auch in der Spätantike noch, im Mittelalter nicht mehr, in der Neuzeit kommt es wieder hoch. Mit den Meistersingern, den bürgerlichen Dichtern und Sängern des 15. und 16. Jahrhunderts taucht die Idee des literarischen Eigentums wieder auf. Eng verbunden damit ist eine Vorstellung, die in der europäischen Kulturgeschichte lange Bestand hat. Nämlich, dass Texte die Seele ihres Verfassers in sich tragen. Wer sie klaut, der raubt dem Dichter seine Seele. Das beste Beispiel ist immer Cervantes, also der Don Quixote. Da gibt es ja sowas wie ein Plagiatsfall. Also da gibt jemand, der schreibt eine Fortsetzung von Don Quixote, obwohl er gar nicht autorisiert ist. Und dann schreibt dann Cervantes nochmal doch noch seine eigene Fortsetzung, in der er auf diese andere Fortsetzung Bezug nimmt, weil Don Quixote dann sein eigenes Plagiat im Grunde trifft. Nicht? Das ist nicht so einfach. Weil im 17. Jahrhundert tatsächlich die Vorstellung ist, dass da Persönlichkeiten in den Texten stecken. Dass das ein theologisches Problem ist, wenn man klaut. Plagiatsdiskurse haben immer dann Konjunktur, wenn sich die Produktionstechniken von Kultur verändern, wenn neue Medien entstehen. So sorgt zum Beispiel die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert für heftige Auseinandersetzungen. Die Verhandlungen, wer darf drucken? Was ist mit Raubdrucken? Ja, wie kann ich eigentlich die Kontrolle über meinen Text behalten, wenn ich weiß, jeder kann jetzt überall das Ding nachdrucken? Das ist ein großes Problem, das können die ganz lange nicht lösen natürlich. Und da braucht es dann immer letztendlich Privilegien, Fürstentümer, die dann Garantien abgeben. Aber sowas wie ein Urheberrecht braucht ja dann bis ins späte 18. Jahrhundert. War es im 15. Jahrhundert der Buchdruck, der eine kulturelle Revolution auslöste? So brachten in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre Tonfilm, Schallplatte und Radio das geltende Urheberrecht in Schwierigkeiten. Heutzutage machen die Digitalisierung und das Internet die Sache noch viel komplizierter. Ein Video wird ins Netz gestellt. Im Hintergrund des Films läuft ein Popsong. Wird dadurch das Urheberrecht verletzt? Je verschachtelter Kulturprodukte werden, sagt Philipp Tyson, desto komplizierter wird die Sache mit dem Eigentümer. Im 18. Jahrhundert wird die ökonomische Überlegung viel, viel stärker, weil auf einmal der Autor sagen kann, das hier, was hier gedruckt ist, da steckt tatsächlich ein Rechtsbegriff hinter, der sich mit mir verbindet. In dem Moment, wenn ich weiß, es gibt einen Urheber, kann ich ganz anders über Texte verhandeln, als wenn ich diesen Begriff nicht habe. Und das wird natürlich auch dann gemacht. Dann wird halt geklagt und dann muss man sich überlegen, welche Kriterien hat man. Dann kommt man zu diesen Fragen. Was ist der Eigenanteil an dem anderen Text? Das sind diese ganz schwierigen Sachen. Kulturprodukte sind Waren. Diese Erkenntnis ist in der Moderne immer klarer geworden. Die Produktion von Kulturgütern unterscheidet sich kaum von den anderen Industriegütern. Sie werden möglichst effizient, kostengünstig und zeitsparend hergestellt und mit Blick auf die Bedürfnisse eines Massenmarktes. Ihr Herren, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Mit dem Verkaufserfolg geht schnell auch ein Plagiatsverdacht einher. Wie im August 1928, als in Berlin Bert Brechts Drei-Groschen-Oper uraufgeführt wird und der große Publikumserfolg des Stückes sich schnell abzeichnet. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Hier bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Ganz Deutschland war im Dreigroschenfieber, als im Mai 1929 der Theaterkritiker Alfred Kerr massive Vorwürfe gegen den Autor erhob. Denn Brecht hatte Elemente aus Balladen von François Villon verwendet, aber nicht dazu gesagt, von wem die deutsche Übersetzung der Passagen stammte. Zum Beispiel in der gerade gehörten Ballade vom angenehmen Leben. Brecht begründet es ja mit seiner Laxheit in Fragen geistigen Eigentums, was ein sehr guter Satz ist, ne? Weil er natürlich dann sagt, ich weiß, es gibt sowas, aber ich halte mich nicht so gern an Regeln. Der hat einfach eine andere Vorstellung von Kunst, von dem, was Kunst ist und wie Kunst funktioniert. Nämlich der hat eine Vorstellung, dass es Material, nicht? Es geht um Materialkunst. Und Materialkunst heißt, es geht um Stoffe, die ich verarbeiten kann. Und daraus zimmere ich mir letztendlich ein Drama. Ja? Das ist eine Vorstellung, die natürlich darauf ausgerichtet ist, dass es auch sowas wie Gemeinschaftsgut gibt. Das ist natürlich bei Brecht erstmal sozialistisch, könnte man sagen. Gut gedacht. Das Problem ist natürlich in dem Moment, in dem dann rauskommt, na, er selber geht da ganz anders mit um, nicht? Weil er macht dann schon sein Copyright drauf. Und da wurde es dann halt natürlich problematisch, wenn man sagt, naja, das ist quasi heuchlerisch, ne? So wie er das dann da gemacht hat. Der Mensch ist gar nicht gut. Drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Die Vorstellung vom genialen, aus sich selbst schöpfenden Dichter, wie sie die Romantik des 19. Jahrhunderts pflegte, wird im technischen Zeitalter des 20. Jahrhunderts von neuen Ideen abgelöst. Autoren fügen unterschiedliche Textteile aus unterschiedlichen Inhalten und Sprachebenen zusammen und schaffen damit etwas Neues. Diese Kunst der literarischen Montage ist auch eine Besonderheit des 2007 verstorbenen Schriftstellers Walter Kempowski. In seinem Werk Echolot stellte Kempowski zahlreiche Zeitzeugenberichte zu einem kollektiven Tagebuch zusammen. Er machte nie einen Hehl aus seiner Technik und nannte bei Lesungen auch Quellen. Dennoch wurde Kempowski 1990 von einem Wochenmagazin als Abschreiber verunglimpft. Zu Unrecht, sagt Philipp Tyson. Bei Kempowski wird man natürlich genau das Argument sagen, was jeder Richter sagen wird, es gibt sowas wie Schöpfungshöhe. Und wenn der Ursprung des Nicht-Zitierten oder des Entnommenen verblasst in dem Werk, das diese Texte beinhaltet, dann ist da gar nichts zu machen. Bei Kempowski ist es natürlich definitiv der Fall. Der verwebt das alles zu was Neuem, der hat eine Schöpfungshöhe in seinen Werken erreicht. Das ist natürlich dann diese Machtfrage, diese Alte, dass man sagt, dann kann ich auch was nehmen. Dann kann ich auch was nehmen, weil ich es zu was ganz anderem verarbeite. Das ist in der Kunst legitim, das darf ich in der Kunst. Manchmal wird der Autor sogar mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Wie Thomas Mann für seinen im Jahr 1901 erschienenen Gesellschaftsroman Buddenbrooks Verfall einer Familie. Thomas Mann nutzt die Montagetechnik, baut fremdes Material in seinen Roman ein. Personen, historische Ereignisse, Dokumente, Lexikonartikel. Als auf den letzten Seiten des Buches der junge Hanno an Typhus stirbt, schreibt Mann die Symptome der Krankheit aus einem medizinischen Fachbuch ab. Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. Der Mensch fühlt eine seelische Missstimmung in sich entstehen, die sich rasch vertieft und zu einer hinfälligen Verzweiflung wird. Die nüchterne Lexikondarstellung des Krankheitsverlaufs zieht sich über 3 Seiten des Buches. War das nun ein Plagiat? Nein. Denn der kopierte Lexikonanteil verliert sich in Thomas Manns 750-Seiten-Roman, der eine eigene Schöpfungshöhe hat. Dieser Begriff der Schöpfungshöhe ist wesentlich für juristische Debatten darüber, was urheberrechtlichen Schutz genießt und was nicht. Was hat genügend Individualität und Originalität, um als ein literarisches Werk gelten zu dürfen? Entschieden wird im Einzelfall. Wie zum Beispiel im Jahr 2005, als die Staatsanwaltschaft Köln ein Verfahren gegen Frank Schätzing einstellte und sich dabei auf die Schöpfungshöhe berief. Schätzing hatte in seinem Bestseller Der Schwarm Passagen über Robben und Wale aus dem Internet übernommen, ohne sie zu kennzeichnen. Die Stellen stammten aus Forschungsreportagen eines Hamburger Meeresbiologen, der Anzeige erstattete, aber am Ende nicht recht bekam. Literatur, so die Begründung der Juristen, klaut nicht einfach, sondern bindet ihr Diebesgut in poetische Konzepte ein, die sie neu arrangiert. Solche literarischen Einverleibungen sind immer auch eine Machtfrage. Wer darf was ungestraft nehmen? Im Fall Schätzing wurde der Roman gegenüber dem Sachtext als höherwertig betrachtet. Aber, sagt Philipp Tyson, es schwingt auch so eine Geringschätzung natürlich gegenüber so einem Genre wie Sachbuch mit. Weil Sachbücher haben tatsächlich auch eine Schöpfungshöhe. Das verschwimmt immer mehr, dieser Unterschied. Nicht? Sachbücher sind oft sehr literarisch, wird immer literarischer, könnte man sagen, während umgekehrt die Fiktion immer realistischer wird. Das heißt, eigentlich muss man Sachbücher mal gesondert schützen. Also man muss mal überlegen, ob Sachbücher nicht auch irgendwo eine Schöpfungshöhe haben. Und wo man dann schon sagen kann, Moment, so einfach kannst du nicht sagen, das ist doch nur Information, die darf ich nehmen, das kann man nicht sagen. Und wie steht es mit literarischen Figuren? Darf ich einfach den Don Quixote nehmen? Oder Boris Pasternaks Roman Dr. Chivago fortschreiben? Alles schon passiert. Auch der Erfolgsroman Gone with the Wind, vom Winde verweht, wurde neu geschrieben, aus der Perspektive einer Sklavin. Das darf man nicht, obwohl durch die neue Erzählperspektive ein völlig anderer Text entsteht. Aber es gibt sowas wie die Fabel und es gibt einen Schutz der Fabel mittlerweile. Da ist ganz, ganz eindeutig geklärt, Figuren, die ich irgendwie wiedererkennen kann und die ich im Grunde nicht denken kann, ohne den Handlungshorizont, in dem sie entstanden sind, wenn ich den anderen Text lese, die sind geschützt. Also das durfte man eben nicht. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und da merken Sie, wie komplex so Plagiatsbegriffe sein können. Weil Sie dann wirklich auf die Fabel Bezug nehmen. Da geht es nicht um Worte oder um Text. Da geht es tatsächlich um Vorstellungswelten, aus denen ich mich nicht bedienen darf. Oft wird in Plagiatsdebatten das Wort Intertextualität ins Feld geführt. Manchmal auch missbräuchlich. Denn dieser Schlüsselbegriff der jüngeren Literaturtheorie bedeutet nicht, dass man sich alles einfach nehmen kann. Intertext, sagt Philipp Tyson, bedeutet streng genommen nur, dass man einen fremden Text auf die Bühne bringt, um mit ihm in einen Dialog zu treten und eine neue Deutungsschicht herauszuarbeiten. Eine wichtige und produktive Methode, wenn eine neue Schöpfungshöhe dabei rauskommt, was nicht immer der Fall ist. Auf Intertextualität berief sich im Jahr 2010 auch die damals 18-jährige Helene Hegemann. Ihr erster Roman, Axolotl Roadkill, wurde vom Verlag als literarische Sensation gefeiert, als die originäre Stimme der jungen Generation. Bald aber tauchten Vorwürfe auf, Hegemann habe Teile ihres Buches von dem Internetblogger Eiren ohne Quellenangabe abgeschrieben. Eine wilde Plagiatsdebatte geisterte durch die Medien. Ganz so originär war das Buch wohl doch nicht, wie auch immer. Der Fall Hegemann verweist auf einen Trend. Immer mehr Literaten und Künstler bauen Teile aus der sekundären Wirklichkeit in ihre Kunst ein und sagen, das ist meine Wirklichkeit. Bücher, Fernsehsendungen oder Internetblogs bekommen so einen ähnlichen Stellenwert wie die persönlich erlebte Bergtour oder der Einkauf beim Bäcker. Soll man den Autoren künftig verbieten, darüber zu schreiben? Müssen sie alles mit Fußnoten kennzeichnen? Oder gibt man alles frei und verzichtet auf das Copyright? Jeder darf dann alles nehmen und weiterverarbeiten, was im Zeitalter von Copy und Paste binnen Sekunden möglich ist. In den USA ist die Diskussion längst im Gange. Autor David Shields vertritt in seinem Buch Reality Hunger die Position, dass wirklichkeitsbasierte Kunst ihr Material kidnappe und sich nicht dafür entschuldigen müsse. Und auch sein Kollege Kenneth Goldsmith hält die Idee vom Autor als kreativem und originellem Genie für veraltet. Es gebe keine originellen Gedanken. Jeder sei nur das Produkt zahlreicher Einflüsse. Deshalb solle in Zeiten des Internets der Dichter lieber mit Copy and Paste experimentieren, Bestehendes neu kompilieren und der Masse an Texten nicht noch vermeintlich neue hinzufügen. Vom Börsenkurs bis zum Wetterbericht. Goldsmith kopiert alles, plagiiert und setzt es wieder neu zusammen. Nicht kreatives Schreiben, so nennt er seine Seminare an der University of Pennsylvania. Dieses Spiel mit Kopien ist in der bildenden Kunst längst gang und gäbe. In der Literatur bleibt es umstritten. So weist der Schweizer Schriftsteller Felix Philipp Ingold in einem Zeitungsartikel auf Widersprüche hin. Wie kann man den individuellen Autor und dessen Kreativität verabschieden und gleichzeitig darauf bestehen, als Kopist ein Künstler zu sein und seine Kompilate unter eigenem Namen gedruckt zu sehen? Kreativ oder nicht? Schriftsteller oder Abschreiber? Die Debatte ist im Gange. Aber was wäre die Folge, wenn jeder alles von jedem nimmt? Eine Art kultureller Kommunismus, von dem alle profitieren? Oder bleiben am Ende nur 2, 3 Global Player, die ihre Urheberrechte mit juristischen Abteilungen einklagen, während alle anderen leer ausgehen? Philip Tyson befürchtet Letzteres. Ich glaube, man muss einfach in Verhandlung bleiben. Man darf sich nie so stellen, dass man denkt, das sind Gesetze und das sind Regelungen oder das sind Vorstellungen, die ein für alle Mal und immer gelten, sondern das sind Dinge, die in Bewegung sind. Und man muss vielleicht irgendwann schon sagen, vielleicht hindert unsere Künstler, unsere Literaten irgendwas dran, bestimmte Dinge zu tun, weil wir bestimmte rechtliche Regelungen haben. Ne? Und dann muss man sagen, okay, dann ändern wir das. Das kann man schon machen. Vielleicht wandelt sich unser Begriff vom geistigen Eigentum aber auch schleichend. Die Debatte ginge dann weiter. Und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis wieder jemand schreit: Haltet den Dieb! Plagiat! Es ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? Sie hörten das literarische Plagiat, Kreativität Secondhand? Ein Originalbeitrag von Thomas Grasberger. Es sprachen Christiane Rosbach, Christian Baumann und Peter Weiß. Technik Helge Schwarz. Regie Dorit Kreisel. Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.